Kundgabe 4731. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1949. Experimente zum Ende der Erde. Auslösen von Kräften. Den Menschen ist eine Grenze gesetzt in ihrem Verhalten dem gegenüber, was mein Schöpfergeist erstehen ließ. So wie sie sich also anmaßen, Naturschöpfungen verändern zu wollen, die eine jede von mir ihre Bestimmung haben, dann ist auch die Einstellung der Menschen zu mir vernunftswidrig. Sie unterschätzen meine Weisheit und meine Macht, glauben, sie ausschalten zu können und versündigen sich somit gegen mich selbst, wie auch gegen das, was ich erschaffen habe. Und dann wird die Grenze überschritten, die ich gesetzt habe. Und die Menschheit zerstört somit sich selbst, weil ihre Weisen falsche Schlüsse ziehen und die Auswirkung ihrer Experimente katastrophal ist. Die Menschen glauben, alles erforschen zu können, was ich ihnen verborgen hielt, in Erkenntnis ihrer Unreife für derartiges Wissen. Die Erde in ihrem Kern ist für die Menschen unerforschlich und wird es bleiben bis zum Ende. Zudem sind im Kern der Erde Kräfte gebunden von ungeheurer Stärke, die ich gebunden halte, um die Erde in ihrem Bestehen nicht zu gefährden. Nur dass von Zeit zu Zeit Eruptionen erfolgen, wo diesen Kräften ein kurzer Ausbruch gestattet ist, um entwicklungsfähigem Geistigen die Gelegenheit zu geben, sich über der Erde zu verformen und also seine Aufwärtsentwicklung zu beginnen. Diese Kräfte entfesseln sich mit meiner Zustimmung und daher sind die Auswirkungen in meinem ewigen Heilsplan vorgesehen. Eine Eruption, die also nach meinem Willen stattfindet, wird auch immer in ihrem Umfang bemessen sein. Doch niemals kann menschlicher Wille Einhalt gebieten. Niemals kann menschlicher Wille Anlass dazu sein, weil Ursache und Wirkung kein Mensch erforschen kann. Dennoch maßen sich die Menschen in der letzten Zeit an, forschungsmäßig so weit in die Erde einzudringen, um ihnen unbekannte Kräfte auszulösen, die sie gewinnbringend nützen wollen, und sie bedenken nicht, dass ihr Wissen und ihre Verstandestätigkeit für solche Experimente nicht ausreichend ist. Sie haben also keine Achtung vor meinen Schöpfungswerken. Sie dringen in ein Gebiet ein, das ihnen rein naturmäßig verschlossen ist und das erforschen zu wollen eine Vermessenheit genannt werden kann, rein irdisch gesehen. Vom geistigen Standpunkt aus betrachtet aber, bedeutet es ein Eindringen in das Reich der untersten Geister, deren Bannung von mir als nötig erkannt und von den Menschen nun wieder gesetzlich aufgehoben wird, weshalb es sich auch unvorstellbar auswirkt, so meine ewige Ordnung umgestoßen wird. Die Manipulationen gehen darauf aus, Erdkräfte auszuwerten, denen jeder Widerstand nachgibt und die darum zu allen Experimenten verwendet werden können. Die Menschen aber bedenken nicht, dass diese Kräfte alles aufzulösen imstande sind, was in ihren Bereich kommt. Sie rechnen nicht mit ihrer Gewalt, gegen die Menschenwille und Verstand nichts ausrichten können. Sie öffnen Schleusen, die nie wieder geschlossen werden können, so sie einmal durchbrochen worden sind. Denn das Gebiet, das die Menschen nun betreten wollen, ist ihnen fremd, und seine Gesetze kennen sie nicht. Der Kern der Erde ist nicht zu erforschen auf diesem Wege, und unweigerlich ist jeder derartige Versuch rückwirkend, und zwar nicht nur auf die Experimentierenden, sondern auf die gesamte Menschheit. Denn die Grenzen, die ich gesetzt habe, dürfen nicht überschritten werden laut meiner ewigen Ordnung, die stets Aufbau, niemals aber Zerstörung begünstigt und deren Zuwiderhandeln sich also auch gegensätzlich auswirken muss. Der Satan selbst legt in die Menschen der letzten Zeit diese Gedanken. Er treibt sie an zu diesem Plan, weil er weiß, dass das Zerstörung der Schöpfung die Aufwärtsentwicklung des Geistigen abbricht, was er anstrebt in seinem blinden Hass gegen mich und alles mir zustrebende Geistige. Doch auch dieser Plan ist, obgleich teuflisch, ein ungewolltes Dienen. Er gliedert sich meinem Heilsplan von Ewigkeit an. Es entsteht eine neue Erde, wo die Entwicklung ihren Fortgang nimmt, während alles Teuflische erneut in ihren Schöpfungen gebannt wird. Amen.